WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, 1 Uhr nachts und wir melden uns zur Stelle. So muss es sein. Schön, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitemennacht heute auch wieder. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht heißt Frank und der Frank ist 52. Guten Morgen, Frank. Ja, guten Morgen. Und Domian. Hallo, freut Frank. Mich mal, dass ich mal endlich durchgekommen bin. Ich freue mich, dass du da bist. Über was reden wir? Was ist dein Thema? Wir reden heute mal über Stalking. Aha. Aber du? Stalking vom Allerfeinsten. Du bist betroffen. Ja. Du wirst gestalkt. Ja, von meiner Ex-Frau. Seit wann schon? Seit gut 2 Jahren. Oh, das ist lange. Ja. Was macht die Frau? Ja, sie belästigt mich, sie ruft an, sie... Wie belästigt sie dich? Indem sie bei mir vor der Tür im Auto kampiert. Mhm. Sie schläft dort, sie hat kein Dach über dem Kopf momentan. Sie kampiert vor deiner Haustür. Ja. Besteht das Stalken darin, dass sie vor deiner Haustür steht? Ja, sie steht nicht nur da, sie spricht mich dann auch an, gibt mir die Wohnungsschlüssel, lass mich rein, gibt mir Kellerschlüssel zum Waschen und all so ein Heckmeck. Wie reagierst du, wenn sie dich anspricht? Ich rufe die Polizei. Und was machen die dann? Ja, die geben ihr ein Platzverbot und dann wird sie des Platzes verwiesen. Mhm. Dann verschwindet sie kurz, dann kommt sie wieder, dann rufe ich wieder an, dann wird sie kurz mitgenommen. Hat sie so eine Auflage, dass sie sich in einem gewissen Radius dir nicht nähern darf? Ja, genau. Ich hab das sogenannte Gewaltschutzverfahren am Laufen. Erzähl mal weiter, was sie sonst noch macht. Sie ruft an, sagst du. Ja. Sie belästigt dich, wie du es gerade beschrieben hast. Was macht sie noch? Ja, das ist im Prinzip immer das Gleiche. Dann stellt sie Anträge für Hartz IV oder was weiß ich was. Aber alles in beider Namen, ne? Weil sie ist der Meinung, sie ist noch verheiratet. Ihr seid ganz offiziell geschieden. Ja. Ist es so juristisch alles sauber? Ja, ist auch rechtskräftig, das Urteil. Rechtskräftig. Habt ihr Kinder? Nein, Gott sei Dank nicht. Wie lange warst du mit der Frau verheiratet? 14 Jahre und insgesamt 18 Jahre zusammen. Wie kam es zu dem Ende? Zu dem Ende kam es, sie hat Gesetzesbücher gelesen. Gesetzesbücher? Ja, das hört sich zwar echt blöd an, aber es ist so. Und dann hat sie irgendwas gefunden, da gehört auch noch eine Vorgeschichte dazu. Ich war schon mal verheiratet und war unterhaltsverpflichtet. Mhm. Und dann hat sie gelesen, irgendwann mal irgendwo da in den Gesetzesbüchern, dass es alles nicht rechtens ist und. Und dann hat die angefangen zu klagen. Und damit ist sie mir dann morgens, schon auf den Keks gegangen. Ne? Sie hat geklagt in deiner Sache? Ja. Wie geht sowas? Ja, das weiß ich auch nicht, wie das geht. Und hatte das nicht vorher mit dir abgesprochen? Nein. Ein Gericht lässt eine solche Klage zu von einer fremden Person letztendlich? Und es ging um deine finanzielle Angelegenheiten? Ja. Und es kam tatsächlich zu Verfahren? Nee, Gott sei Dank nicht. Weil ich ja nicht unterschrieben habe oder so. Ach so, ging dann natürlich doch darum, dass du unterschrieben hast. Nee, sie hat zwar überall die Anträge gestellt, also, bis zum gewissen Punkt. Ich wurde auch schon von etlichen Stellen angerufen bzw. angeschrieben. Also Anträge, ich habe nie Anträge gestellt, ich bin am Arbeiten. Also sie wollte unterbinden, dass du da irgendwelche Zahlungen leistest. Die wollte sogar, dass ich gar nicht mehr arbeite, weil sie der Meinung ist, in Deutschland braucht man nicht arbeiten. Mhm. Das ist aber schon ein bisschen sehr krude alles, ne? Das ist richtig krass. Von was? Domian, ehrlich. Von was hättest du denn dann leben sollen? Ja, eben, habe ich ihr auch gesagt. Ich sag, hör mal, du musst auch mal an die Rente denken und alles, ne? Nach wie vielen Jahren fingen Sie denn an, seltsam zu werden? Oh, wir waren 14 Jahre verheiratet. Jetzt muss ich zurückrechnen, 2012, ja, also ab 2010. Fing das an. Da wart ihr wie lange verheiratet? Ich habe 2000 geheiratet, ja, 10 Jahre. 10 Jahre, Ich gehe dann wahrscheinlich recht in der Annahme, wenn ich sage, dass du dich von ihr trennen wolltest. Ja, ja, ich habe mich getrennt. Ich habe gesagt, hör auf mit dem ganzen Mist oder ich ziehe aus. Wie hat sie denn dann reagiert, als sie merkte, du meinst es ernst, du willst mit ihr nicht mehr zusammen sein? Sie hat es nicht wahrgenommen. Aber irgendwann hat sie es ja kapiert. Ja, als ich dann über den gleichen Vermieter, wie ich jetzt hier, in der gemeinsamen Wohnung wieder eingezogen. Ja. Ich habe mir nur einfach über den gleichen Vermieter ein Apartment genommen. Und habe dann dort gelebt. Und als sie das mitgekriegt hat, da stand sie dann auch jeden Tag vor meiner Tür. Also, sie will es heute noch nicht begreifen. Sie sagt auch, ich bin nicht geschieden, nur du bist geschieden. Aber wie hat sie sich denn dann während des Scheidungsprozesses, also während des Vorganges, wie hat sie sich denn da verhalten? Oh, Domian, ich habe ein 14-seitiges Scheidungsurteil, bevor das Endgültige kam, ne? Also, das muss man lesen und das hätte man echt live erleben müssen. Fass es mal in ein paar Sätzen zusammen. Ja, sie hat zum Beispiel gesagt, sie können mich nicht scheiden lassen, weil ich habe damals zur Heirat unterschrieben und jetzt brauche ich nicht unterschreiben. Sie sind keine Richterin, das ist alles nicht rechtens. Gut, wohlbemerkt, ich habe eine Rechtsanwältin gehabt, sie war alleine dort, ne? Ohne Anwalt, ohne alles. Sie hat auch dort in unserem Gerichtsgebäude im Prinzip Hausverbot. Das heißt, wenn sie sich dort aufhält, ist sofort eine Justizvollzugsangestellte dabei. Ne? Also sie kann nicht in jedem Zimmer reingehen, ohne dass einer dabei ist. Ne? So, ihr seid ja geht das seit 2 Jahren so, das Stalking. Ja. Ja. Wie oft steht sie eigentlich vor deiner Tür? Jeden Tag. Jetzt im Moment. Sie ist jetzt auch im Auto. Das heißt, wenn du jetzt ans Fenster gehen würdest, könntest du sie sehen? Ja, ja. Du sagst, du hast vorhin gesagt, sie hat keine Wohnung? Nee. Sie lebt im Auto? Ja. Ich habe ihr schon ein Auto abgenommen, habe das zum Bekannten in der Garage gestellt und dann hat sich wieder ein Polizeieinsatz und dann haben die mir das gesagt, dass da eine Anzeige läuft. Wegen Autodiebstahl. Ich habe zwar den Brief, aber das berechtigt mich nicht, das Auto einfach zu entfernen. Ne? Da muss ich das Auto wieder zurückbringen. Aber ich habe so einen Hals. Was macht das jetzt alles mit dir? Ich bin, ganz ehrlich, ich bin selig am Ende. Gehst du, du bist noch berufstätig? Ja. Hast du schon wieder eine neue Beziehung? Nein. Bin ich, glaube ich, auch momentan nicht mehr bereit zu. Ich kann mir vorstellen, dass so etwas so extrem auf die Nerven geht, dass man vielleicht auch Dummheiten macht, dass man zu Beruhigungsmitteln greift, zu Alkohol greift. Ist das bei dir der Fall? Nein, Gott sei Dank nicht. Das habe ich bei der ersten Ehescheidung gehabt, dass ich wirklich rapide abgesunken bin bis zum Letzten. Aber wirklich bis zum Letzten. Wirst du im Moment von einem Anwalt beraten? Ja, wenn ich ihn anrufe, aber wir können nichts machen. Ne? Wir versuchen, die ehrlich in der Psychiatrie zu kriegen. Ne? Du gehst davon aus, dass sie eine psychische Störung hat? Ja, ja, auf jeden Fall. Hast du Angst, dass sie irgendwelche Dummheiten macht? Das ist mir egal, soll sie machen. Naja, nicht nur bezogen auf sie, sondern dass sie vielleicht dir sogar etwas antun könnte. Sag ich dir ganz offen und ehrlich, die versucht mich nur einmal anzupacken, dann breche ich ihr das Genick. Das ist mir egal. ehrlich, die Konsequenzen sind mir danach egal. Ich habe ehrlich die Faxen bis über Kopf dicht. Was empfindest du für die Frau heute? Hass. Hass und nochmal Hass. Richtig Hass. Hm. Also ich würde jetzt am liebsten, ich denke da oft abends nach, ne, runtergehen, Tür aufreißen, auch wenn sie abgeschlossen hat, schließe ich die Tür auf. Ich habe von den Autos Schlüssel. Einfach Genick umdrehen und weg damit. Das ist jetzt persönlich verständlich, subjektiv, dass du sowas sagst, aber du würdest das ja natürlich nie tun. Doch, das würde ich tun. Ich hoffe, dass du es nicht tust, weil dann reißt diese Frau dich endgültig in den Abgrund. Das ist mir egal. Nee, ich glaube ich. Nee, das ist dir nicht egal. Es ist dir nicht egal, im Knast zu sitzen. Ich habe Anträge gestellt für eine Reha-Kur, dass ich mal rauskomme und alles. Mhm. Ich bin Opfer und ich werde als Täter hingestellt. Von wem? Ja, von allen. Warum? So habe ich das Gefühl. Von wem wirst du als Täter hingestellt? Von der Polizei? Nein, die wissen doch Bescheid. Die Polizei hat sogar zu mir gesagt, ich soll hier ausziehen. Naja, das weil war die haben auch keinen Bock mehr darauf. Gut, aber da ich verstehe die auch. Ich verstehe die auch. Okay, aber deshalb stellen sie dich nicht als Täter hin, wenn sie das vorschlagen. Wahrscheinlich ziehen sie aus, sodass die ihre Adresse gar nicht bekommt und dann wäre vielleicht Ruhe. So meinen die. Die hat ja keine Adresse. Ja, die steht aber der von der Tür, also hat sie die Adresse. Ja, meine Adresse hat sie, aber sie selber hat ja auch keine Adresse. Nee, das weiß ich schon, das hast du erzählt. hast du Kontakt mit dem Weißen Ring mal gehabt? Nein. Ich rate dir dringend, das mal zu tun. Was soll das bringen? Versuch's doch mal. Wenn es eine Organisation in Deutschland gibt, in solchen Fällen, eine Opferhilfsorganisation, dann ist es der Weiße Ring. Wir werden dir gleich gerne die Adressen geben und du kannst gerne auch nochmal ein Gespräch weiterführen, gleich mit meiner Psychologin. Ja, kann ich gerne machen. Das ist wirklich eine sehr... Vielleicht ist das auch mal für mich ein bisschen, damit ich vielleicht auch wieder zur inneren Ruhe finde. Ja, dass du brauchst natürlich auch eine Stabilitätswirkung irgendwie durch irgendwas. Dass ich die Arbeit habe, ne? Ja. Wie ist denn so der Freundeskreis eigentlich? Wie steht der dazu? Die lachen sich alle tot, ne? Die lachen sich tot über sowas? Die lachen sich nicht über sowas, über meine Ex-Frau, ne? Lacht man über sowas noch, wenn man das so hört? Die kriegen das live mit, ne? Und da lacht man, wenn die 2 Jahre bei dir vor der Tür steht? Die Frau, die begreift das nicht. Ja gut, davon bin ich jetzt auch ausgegangen. Ja, ja. Gut, Frank. Und alle lachen die nur noch aus, ne? Weil es versteht keiner, ne? Ich verstehe es selber nicht. Ich finde das eine flapsige Formulierung. Alle lachen sie aus. Ich finde das sehr, sehr dramatisch, was da gerade vor sich geht. Darüber lacht man nicht, da ist man erschrocken und fassungslos. Man lacht die Frau nicht aus. Dafür ist es zu schlimm. Nein, nicht so gemeint, ne? Aber im Prinzip ist das schon Lacher, was sie bringt, ne? Gut, Frank, jetzt bitte ich dich aufzulegen. Das heißt, die Sabine ruft dich an wegen des Weißen Rings und auch wegen eines weiteren Gespräches, das du sehr gerne mit Sabine führen kannst, okay? Okay. Ich wünsche alles Gute und dass diese üble Zeit bald vorbei ist. Mhm. Mama, tust du mir noch einen Gefallen? Schickst du mir eine Autogrammkarte? Ja, dann sagst du der Sabine gleich deine Anschrift, okay? Ja, alles klar. Sehr gut, Frank, alles Gute. Mama, ich bedanke mich recht herzlich. Sehr gerne. Und weiter so. Deine Sendung ist wirklich top. Ich verfolge die so oft ich kann. Ich danke dir vielmals, lieber Frank. Alles klar. Wünsche dir richtig schönen Abend noch. Tschüss. Ciao. Jo. 0800 220 50 50. Hier ist Kevin 17. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Kevin. Weswegen rufst du an? Ach, Domian, ich traue mir deinen Rat von dir. Du brauchst einen Rat. Also, ja. Ich habe schwere Depressionen, also seit 3 Jahren, seit ich 14 bin. Und seit 2 Jahren sind die so schlimm, dass ich nicht mehr zur Schule gehe, mich von einer Klinik zur anderen hin und her kleide, keinen Schulabschluss habe. Und jetzt mittlerweile mit fast 17 ohne Schulabschluss fast auf der Straße stehe, ohne Zukunft. Ich habe da wirklich keine Hoffnung mehr, großartig. Das heißt, du bist permanent in psychiatrischer Behandlung? Also ich komme gerade vor 2 Wochen aus der Tagesklinik. Mhm. Und davor war ich halbes Jahr stationär. Wegen Diagnose schwere Depression. Genau, und halt suizidale Gedanken. Ja. Nimmst du Medikamente ein? Nein. Nein? Nein. Ich habe die abgelehnt, weil... Warum? Weil die Nebenwirkungen. Ich habe extreme Nebenwirkungen gehabt. Welche? Deswegen. Welche Nebenwirkungen? Also ich glaube, meine Sehkraft ist schlechter geworden. Klingt jetzt etwas komisch, aber... Du glaubst, dass es schlechter geworden ist? Ja. Wie lange hast du die Medikamente denn genommen? 2,5 Jahre. Mhm. Und waren es immer dieselben Medikamente? Also erst war es Fluoxetin, das kriegt eigentlich viele Jugendliche, und dann mal, und halt die Erwachsenen Medikamente wie Travor. Travor? Travor? Ja, genau, Entschuldigung. Das ist nun aber ein sehr schweres und übles Medikament, was man dauerhaft, finde ich, als gegen Depressionen niemals einsetzen sollte. Da siehst du mal, wie tief unten ich bin. Nee, nicht wie tief unten du bist, sondern dann bist du offensichtlich merkwürdig behandelt worden. Aber wie auch immer, lass uns noch ein bisschen über dein Leben sprechen. Du lebst im Moment zu Hause. Genau, bei Mutter und Vater. Wie verbringst du deine Tage? Also, weil ich gerade nicht zur Schule gehe, fängt das so an, ich schlafe bis um 9 Uhr, stehe auf, mache was zum Frühstück, setze mich vor den Fernseher, warte, bis der Tag kommt ist und gehe wieder schlafen. Mhm. Ich habe da wirklich keinen Sinn mehr dahinter. Keine Aufgabe, kein nichts mehr. Ja. Wie gehen deine Eltern damit um? Also mein Vater ist das egal. Dem ist das, was mit mir passiert, was mir noch kommt, ist ihm egal mittlerweile. Der hat mich aufgegeben. Meiner Mom, die steht hilflos daneben und guckt sich das an, aber kann auch nicht viel machen. Hast du noch Geschwister? Ich habe einen kleinen Bruder. Wie alt ist der jetzt? 9. Und was sagt der dazu? Ja, ich sag mal so, ich verheimliche das immer vor dem bisschen, also spiel vor dem glücklichen großen Bruder, damit er möglichst wenig mitbekommt. Du spielst vor dem kleinen Bruder den Glücklichen. Genau. Beschreib mir doch mal so deine Gefühle, die dich hauptsächlich so belasten oder die du hast. Welche Gefühle hast du? Ich habe eigentlich nur zwei Gefühle. Das ist einmal Trauer und einmal wirklich tiefes, was soll das noch hier? Hm. Warum kann ich nicht einfach gehen? Ja, du sagst Trauer. Inwiefern Trauer? Ich habe in den 2 Jahren alles verloren. Ich hatte Freunde, ich war gesund und jetzt stehe ich da und habe nichts mehr. Mhm. Alle Freunde sind weg. Alle Freunde sind weg, die haben sich abgewandt. Ja, das heißt, es gibt gar keinen Kontakt nach draußen, so zur normalen Welt. Gar nicht, also ich war seit 2 Wochen nicht mehr aus dem Haus raus. Mhm. Das soll ich auch draußen. Kevin, nochmal zu deinen Aufenthalten. Du warst in der Tagesklinik. Genau. Warst du, und du hattest auch schon einen längeren Aufenthalt in einer... Ich hatte mehrere längere Aufenthalte schon. Ja. Du bist aus der Tagesklinik entlassen worden. Und gibt es denn jetzt noch einen Ansprechpartner im Moment, wo du hingehen kannst? Ja, ich habe psychologische Behandlung, aber die ist total unpassend. Also für mich ist die in viel zu großen Abständen, einmal im Monat. Und das ist für mich viel zu wenig. Und es gibt auch keinen Psychiater im Moment, zu dem du gehst? Nein, man kriegt da keinen Platz dafür. Jedenfalls Jugendpsychiater sind immer voll. Mhm. Mit Wartelisten bis nächstes Jahr. Mhm. Wie denkst du dir, wie das jetzt weitergehen soll? Ich weiß es nicht. Was sagen deine Eltern oder deine Mutter? Also, ich war vor kurzem beim Amt, also beim Arbeitsamt. Die ist da auch ratlos und die sind alle relativ ratlos, was sie machen können. Mhm. Also ich muss dir gleich sagen, ich habe das Gefühl, dass du nicht ordentlich und professionell gut behandelt wirst. Ich finde, wenn jemand in deinem Alter 3 Jahre schwere Depressionen hat, dann braucht er einen festen Ansprechpartner, einen Psychiater, einen Psychologen, und er muss auch medikamentös gut betreut und eingestellt werden. Das, was im Moment passiert, glaube ich, ist fatal. Du hängst komplett in der Luft. Du hast keine, du kriegst keine Medikamente, du hast keinen richtigen Ansprechpartner von psychologischer Seite und bist alleingelassen mit deinen finsteren Gedanken. Das kann nicht gut gehen. Insofern finde ich es gut, dass du angerufen hast, denn wir wollen uns jetzt gleich mal schlau machen, was wir dir konkret anbieten oder empfehlen können. Ich finde, du musst ganz dringend in professionelle Hände. Ganz dringend, auch wenn das bisher schon ein paar Mal gelaufen ist, dann ist es nicht richtig gelaufen und nicht gut gelaufen. Von alleine wird es wahrscheinlich nicht weggehen. Ja, klar. Wie fing das denn damals überhaupt an mit der Depression? Es gibt eigentlich drei große Gründe, also drei große Säulen. Einmal Tod meiner damaligen ersten Freundin, also die habe ich auch in der Klinik schon kennengelernt. Die ist wie in welchem Alter gestorben? Mit 15. Woran ist sie gestorben? Suizid. Ah ja. Aber da warst du ja auch schon wegen der Depression in der Klinik. Genau, weil das gibt es dann die zu anderen. Ich habe eine Behinderung, ich bin körperbehindert. Du bist körperbehindert? Genau, also ich kann nicht ordentlich laufen. Ja. Ich kann wohl kurze Strecken laufen, aber halt jetzt nicht wie normale Menschen, sag ich mal so. Mhm. Man sieht schon den Unterschied. Mhm. Und die Leute gucken auch. Mhm. Haben deine Eltern das immer akzeptiert, dass du eine Behinderung hast? Ja, das war relativ klar. Und weil die auch schon von Kindheitstagen herkommt. Ja, aber die akzeptieren das auch. Und das ist für die auch, oder hast du das Gefühl, dass deine Eltern dich irgendwie auch ablehnen? Nein, deswegen nicht. Du wolltest noch einen Grund nennen. Ja, meine Eltern, das ist der, sag mal, schwerste Grund, Entschuldigung. Die schlagen mich. Also mein Vater schlägt mich, meine Mom nicht. Seit wann schon? Seit ich 12 bin, 12, 11. Warum schlägt dein Vater dich? Kleinigkeiten. Das sind wirklich Kleinigkeiten. Und das macht er bis jetzt, wo du 17 bist? Genau, das wird er noch weitermachen. Wie oft kommt denn das vor? Einmal die Woche, so rund. Wie reagierst du, wenn er dich schlägt? Früher habe ich mich noch gewehrt mit Worten. Heute, was soll es noch? Ich habe eigentlich keine Chance. Wie schlägt er dich und wohin schlägt er dich? Im Effekt meist ins Gesicht mit der flachen Hand, so wie es gerade passt. Mhm. Sonst halt. Ich bin halt auch nicht stabil vom Körper her, also man kann mich leicht umwerfen durch die Behinderung. Ja. Auch an Gegenstände, also der drückt mich auf Gegenstände und allen drum und dran. Er drückt dich auf Gegenstände? Genau, der wirft mich auf Gegenstände. Mhm, ja. Aber Kevin, dann ist ja schon mal für mich so im ersten Moment klar, dass dann wundert es mich auch nicht, dass du dich so unglücklich fühlst und dass du dann vielleicht auch in die Depression gestürzt bist. Denn dein Zuhause ist ja eigentlich kein schönes Zuhause. Oder? Eigentlich nicht. Wie reagiert denn deine Mutter, wenn er das mit dir macht? Die guckt zu. Sie schaut sich mit an, sagt auch mal was dagegen, aber viel machen tut sie auch nicht. Das interessiert ihn nie. Das geht da rein und da wieder raus. Hast du das Gefühl, dass deine Mutter dich liebt, lieb hat? Ja. Und der Vater? Ganz klar, ja. Und der Vater? Nein. Definitiv nein. Nein. Hast du das Gefühl, dass die Mutter auch Angst vor dem Vater hat? Das ist, also ich bin der Einzige, der wirklich von ihm richtig gehasst wird. Also richtig ignoriert oder gehasst, wie man das ausdrücken kann. Der Rest wird alles, sind alle in Watte gepackt. Also der Rest macht die Welten schön und unternimmt mit dem was Urlaube oder fährt mit denen weg. Mhm. Und ich halt nicht. Vielleicht wäre die beste Lösung, du bist jetzt 17, wenn du von zu Hause weggehen würdest. Wenn du vielleicht irgendwo in ein betreutes Wohnen, in eine Wohngruppe kämst, da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten. Wir hatten das schon mal. Also wir hatten jetzt eine Betreuung vom Amt gestellt bekommen. Mhm. Und die war da, aber da spielt er der perfekte Vater und ja. Da kann man wenig machen. Und wenn sie den Kleinen befragen, der sagt natürlich auch, er hat nichts gesehen, weil für den ist ja alles, er wurde nie geschlagen, für den ist ja alles gut. Ja, nee, meine Frage war ja gewesen, ob du das, würdest du es wollen, dass du aus der Familie rausgehst? Er würde das nicht wollen. Mhm. Ja, klar. Pass auf, Kevin, da diesbezüglich werden wir dich jetzt auch gleich beraten, was du machen kannst, dass du aus der Familie rausgehst. Da gibt es Möglichkeiten, die könntest du für dich in Anspruch nehmen. Ich glaube, das sind zwei Baustellen. Einmal musst du aus dieser Familie raus, vielleicht geht es dir dann schon wesentlich besser. Und dann, finde ich, musst du in gute professionelle Hände. Wenn das beides gut läuft, hast du, glaube ich, eine sehr gute Chance, dass du wieder Fuß fassen kannst und dann auch deine Schule nachmachen kannst und wieder ein normales Leben führst. Was möchtest du denn in einem normalen Leben machen? Was wäre dein Wunsch? Ganz ehrlich, Domi, ich habe es aufgegeben. So früh sollte man nicht aufgeben, Kevin. Solange man noch Möglichkeiten hat und irgendwo ein Strohhalm ist, wo man vielleicht noch was raussaugen kann, sollte man das wahrnehmen. So, und wir werden jetzt dir mal diese Strohhalme hinlegen und vielleicht wird daraus ja was. Danke. Deshalb möchte ich dich bitten, aufzulegen, und die Sabine, meine nette Psychologin, die ruft dich gleich an und die wird in Ruhe das alles dir erklären und dich beraten, okay? Danke dir. In der großen Hoffnung, dass sich da was tut in deinem Leben. Ich wünsche dir viel Glück und alles Gute. Dankeschön, echt danke. Sehr gerne. Tschüss, Kevin. Tschüss. 1.26 Uhr und das hier ist Chris. Chris ist 24. Guten Morgen, Chris. Hallo, Domian. Hallo, Chris. Ja, wie geht's dir? Dankeschön. Danke. Und wie geht's dir? Ja, mit dir heute wieder besser. Ich bin jetzt krankgeschrieben, hab Rückenprobleme. Oh je. Was? Ja, naja. Hab auch einen harten Beruf, wenn man das mal so sagen darf. Was machst du denn? Ich bin Heizer. Also ich mache eine Ausbildung zum Lokführer. Eine Ausbildung zum Lokführer und Heizer? Verstehe ich nicht. Lokführer, die sitzen doch ganz entspannt vorne in der Lok und bedienen wie in einem Flugzeug die Knöpfe. Eine Dampflok. Eine Dampflok? Ja, ich schmeiß da Kohlen rein. Wie bitte? Gibt es das noch? Ja, das gibt's noch hier im Harz. Das sagt ihr vielleicht was, Harzer Schmarschbobahn? Ja, klar. Also ich war noch nie, im Fernsehen habe ich das gesehen. Naja, da arbeite ich. Da arbeitest du? Ja. Und du machst eine Ausbildung als Lokführer? Naja, es sind befristete Arbeitsverträge, dann machst du, fängst das halt so an, machst deine Prüfung, also da Kohlen rein und Wasser halten vom Kessel mit einem drum und dran und dann... Also du musst also zum Teil zur Ausbildung gehört, dass du auch Heizer bist. Das heißt, du musst die Kohlen reinschaufeln. Ja, die Grundprinzipien davon kennenlernen, wie das funktioniert, dass sie Dampf macht. Das ist ja irre. Also daran kann ich mich so erinnern, als ich Kind war, gab es noch solche Dampfloks. Da konnte man so hingucken. Oder man kennt es aus Filmen, dass da wirklich Leute hinten irgendwo da hinten drin stehen und richtig Kohle reinschaufeln. Ja, ich mache das jeden Tag. Wie viele Stunden? 9 bis 12 jeden Tag. Da bist du doch völlig fertig am Abend, oder? Ja, man gewöhnt sich dran. Also ich habe einen Tag frei die Woche und... Einen Tag nur frei? Ja. Und die restlichen Tage, jeden Tag schaufelst du Kohlen hinten, damit das Ding fährt? Ja, von Montag bis Freitag. Wie heiß ist es da? Bis Sonntag. Ja, also jetzt im Sommer, wo es dann 40 Grad draußen war, kannst du so 50 bis 70 Grad. Boah, wie viel hast du da getrunken? 4 Liter bis 6 Liter. Das glaube ich, wenn das reicht wahrscheinlich. Ja, wenn... Ist auch ganz wenig, dann trinkst du mal so Wasser mit Geschmack oder mal eine Cola wegen den Kalorien. Machst du das alleine oder sind da noch Kollegen, die dir helfen? Nee, das mache ich alleine. Ich bin Schmalspur. Also es gab früher, also ganz, ganz früher, das heißt, kenne ich noch von älteren Kollegen, die machen das zu zweit. Also wenn du hier die Normalspur-Dampfloks kennst, mit den riesengroßen Kohletender hinten drauf. Ja, genau. Die haben das früher zu zweit gemacht. Dann hat sich hinten einer, wenn der fast leer war, hinten drauf gestellt und hat die Kohle nach vorne geschüttet und der andere hat sie reingeschüttet. Und ich mach das alleine. Also das kriegt man schon hin. Ich bin wirklich ganz, ganz beeindruckt davon, weil ich mir vorstellen kann, wie du armer Kerl abends fertig in der Ecke liegst. Das geht. Das geht. Man hat gute Kollegen und einen guten Meister. Wie viele Leute sind dann zugange? Da sitzt dann vorne der Lokführer, was du irgendwann werden möchtest? Nee, der steht rechts und ich stehe links. Der macht immer die Feuertür auf, wenn ich die Kohlen reinschaufle. Ach so nah beieinander ist das. Ich habe räumlich gerade keine Vorstellung, wie nah das ist, wo der Lokführer ist und wo die Kohlen geschaufelt werden. Der steht 2 Meter von mir weg. Ah. Wie lange musst du das machen, bis du dein Lokführer bist? Also jetzt 1,5 Jahre, also jetzt im Herbst, im November, habe ich jetzt meinen Kesselwärter. Dann darf ich alleine Loks anhalten. Ja. Und dann ein Jahr später mache ich meinen Triebwagenführer. Ja. Also dann fahre ich ja sowas wie Straßenbahn. Ja. Dann kriege ich meinen unbefristeten Arbeitsvertrag und dann werde ich, Gott will, Lokführer. Und du möchtest auf dieser Lok Lokführer sein? Naja, ich habe hier meine Planlok gekriegt. Das ist bei uns die älteste große Lok. Ja. Die Mama. Die Minna. Nee, die Mama. Ach, die Mama, okay, verstehe. Mama. Wenn du da Lokführer bist, kannst du denn auch diese Hightech-Loks, darfst du die dann auch fahren? Ja, aber ich kann dann auch zur Deutschen Bahn gehen, wenn sich die Möglichkeit ergibt, oder zur Press. Das sagt dir bestimmt auch was. Ja, das ist so eine Konkurrenzveranstaltung. Ja, ne? die fahren Güterverkehr und sowas. Ah, ja. Aber du willst gerne auf dieser Bahn, die den Harz, die den Brocken hochfährt, ne? Genau, und da will ich bleiben. Und das heißt, du hast mit ganz viel Touristen zu tun. Ja. Ich vermute mal, dass du doch wahrscheinlich der absolute Mädchenschwarm bist. Wenn du da mit muskulösem, nackten Oberkörper die Kohlen reinschaufelst, dann werden die Mädchen auch wibbelig, oder? Ich bin 1,90 und wiege 80 Kilo, also das geht. Du bist 1,90 und wiegst? 80 Kilo. Ja, ist doch ein Tier. Ist doch super. Oh, das geht. Ach. Was macht denn die Liebe? Ja, bei mir gar nicht gut, du. Ja, man lernt immer Frauen kennen und ich wurde auch schon zweimal richtig böse verarscht. Also ich bin jetzt, wie gesagt, 24, ich bin jetzt seit 7 Jahren Single, oder sogar seit 8, 9 Jahren, mit 15, glaube ich, war meine letzte Beziehung, Ach. Wenn man das so nennen darf. Es war mehr so Jugendschwarm, so. Ja. Internet kennengelernt und sowas, wie man das so kennt heutzutage. Ja. Oh, damals war es ja noch ganz neu hier über, ach hier, AOL da, irgendwie so ein Abendchat da, war man bei Oma und dann hat man sich da angemeldet. Mhm. Und seitdem läuft da irgendwie gar nichts. Also da ist irgendwie, also ich habe wen kennengelernt. Dann war ich auch bei der Frau mit dem, wir haben uns so getroffen und so. Und ich war dann auch hier vorher noch ein Trinken mit Kumpels. Mhm. Und dann hat es gemeint, kannst du vorbeikommen. Dann haben wir gekuschelt, einen Film geguckt und war alles gut. Dann bin ich wieder nach Hause. Mhm. Und dann fing das an, dass sie meinte zu mir, okay, wir holen den Kasten Bier und wir gehen dann noch feiern. Mhm. Da habe ich mir dann gemeint, okay, nehme ich einen Kumpel mit, zur Sicherheit. Weil ich, wie gesagt, ich wurde schon ein paar Mal verarscht. Mhm. Und so, sag mal so, Psycho-Bayern, muss man ja wirklich mal leider mal so sagen. Mhm. Und dann habe ich ihn mitgenommen und die haben da was getrunken. Und die ist ins Bad gegangen, weil sie sich bestimmt 50.000 Mal. Und hat gemeint, ob sie gut aussieht. Und ich meinte, ja, mein Kumpel auch, ja, du siehst gut aus. Dann sind wir hier losgestartet, sind dann in eine Bar gegangen und unterwegs hat sie zu mir gemeint, ja, wenn mich irgendwer anmacht, dann passt du auf mich auf und so ein Scheiß. Und so, ich gehöre zu dir, so, weißt du. Ja. Und dann haben wir, also hat sie dann zu mir gesagt, dass ich da aufpassen soll, nicht, dass sie da von irgendwie mitgenommen wird oder so, weißt du. Ja, okay, aber du konntest sie nicht irgendwie ein bisschen anbaggern, oder wie? Man hat dann den Arm versucht. Aber sie hat dann immer so geblockt. Da habe ich das dann auch nicht verstanden. Dann habe ich es aber sein lassen, weil ich mir gedacht habe, das wurde mir selber unangenehm. Ja. Wie lange liegt dieses denn zurück, was du mir gerade erzählst? Boah, das ist 3 Jahre her oder 4 Jahre. Komm, Schwamm drüber, Schnee von gestern. Und was hast du denn danach unternommen, Mädels kennenzulernen? Aktuell, ja, Facebook, mal irgendwen angeschrieben, auf Dunst, wenn man frei hat. Hey, na, wie geht's dir? Also die Standardsprüche. Und dann irgendwer schreibt mal zurück. Dann hat man sich mal mit denen getroffen und so. Aber so auf den letzten paar Metern hat das immer nicht so ganz so funktioniert. Und ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, wie das da ist, wo du wohnst. Das ist ja wahrscheinlich ziemlich ländlich, ne? Ja, Wernigerode. Das heißt, so viel Möglichkeiten zum Ausgehen sind da nicht. Disco, doch, Bar. Also hier gibt's eigentlich mehr als genug. Ja, doch. Das ist hier. Ja, was machst du denn so samstags? Oder, nee, samstags musst du arbeiten. Ja, wenn ich mal frei habe, dann gehen wir in Bars, was trinken oder so. Ja. Und da hat sich auch noch nie irgendwas ergeben. Nee, da bin ich immer mehr der Stressbolzen, obwohl ich nichts mache, aber ich habe auch kurze Haare. Ja. Sehr, sehr kurze Haare und hatte auch eine schlechte Vergangenheit. Eine sehr, sehr schlechte Vergangenheit. Das heißt? Und ja, das ist ja ein Dorf weiter, Dardingerode. Ja. Und wir haben, ja, was hat man früher in seiner Jugend gemacht? Wir sind zur Schule gegangen, da war ich auch mich nicht groß angestrengt. Dann haben wir bei uns ja in der Dorfkaufhalle, haben wir dann Bier getrunken und sowas und haben ein bisschen mehr getrunken und dann, also hast Randale gemacht, oder was? Nee, sowas nicht. Wir waren immer ruhig. Also da, wir haben da gesessen und bloß unser Bier getrunken. Wir haben uns auch da hingesetzt, wo uns die älteren Leute dann nicht sehen, weil wir uns dachten, Anstand muss sein, so weißt du. Okay, aber wo... Wir haben uns hinter die Gruppe gesetzt, wo dann keiner kommt. Ja, also gut, okay. Also nicht so dramatisch. Nee, und dann... Ich dachte, es schlechte Vergangenheit, dass du Nazi gewesen wärst oder so. Nein. Hast du denn so... Das kommt aber noch dazu. Also das ist, Hast du denn... Ja, hast du denn so Mädels in deinem Bekanntenkreis zumindest, wenn du so ausgehst? Ich hatte gestern erst Mädelsbesuch. Bitte? Ich hatte von gestern Abend um 10 ist so eine vorbeigekommen bei mir. Ja, klingt doch schon mal ganz gut. Ja, die hat einen Freund und ach so, so, was die mit mir gemacht hat, das ist eigentlich so, wenn ich ihr Freund wäre, nicht so ganz okay. Was hat die mit dir gemacht? Ja, sie ist zu mir gekommen, dann haben wir uns ja so bei YouTube so ein paar Videos angesehen und dann haben wir einen Film angemacht. Dann hat sie sich auf mich raufgesetzt und hat mich geküsst. Und natürlich erwidert. Ja. Dann hat sie mich massiert von oben bis unten. Auch wegen meinen Rückenschmerzen, mal davon ab. Ja. Und dann, das war ganz ehrlich, macht man halt eigentlich nicht so. Macht man eigentlich nicht, wenn man einen festen Freund hat. Stimmt schon. Ist es noch weitergegangen? Wurde es noch heißer? Nee, überhaupt nicht. Also das wäre, denke ich mal, so das nächste Treffen dann. Weil ich glaube, auch bei ihrem Freund läuft es nicht ganz so gut. Könntest du dich in die verknallen? Ja, das sieht gut aus. Ja, ich weiß nicht. Ich bin da mal sehr vorsichtig. Ja. Aber mit Gefühlen und so. Also Chris, du musst einfach mehr aktiv sein, glaube ich. Ich habe das Gefühl, dass du ein bisschen mehr unternehmen musst. Dann. Ja, aber mit wem? So, ich meine, das ist mir dann immer so unangenehm, so weiß nicht, dass ich möchte den Frauen noch nicht zu nahe treten, so weiß ich meine, dass es denen dann unangenehm wird. Ja, du kannst ruhig ein bisschen mal zu nahe treten. Also zu nahe treten heißt ja nicht, dass du sie belästigst, aber du kannst ja initiativ sein. Und ja, aber die Vergangenheit zeigt, dass sie dann wieder, ich habe halt echt nichts gemacht und dann war ich immer das schwarze Schaf. So im Nachhinein, weil hier, okay, ist wirklich klein, hier wird viel geredet. Ja, das verstehe ich schon. Wenn das so ein kleiner Ort da ist, hast du schnell einen Ruf weg. Ja, und gerade auch bei der Eisenbahn hier, ne? Aber trotzdem, was bleibt dir alles übrig? Es bleibt dir nichts übrig, als es immer wieder irgendwie zu versuchen. Ja, das ist richtig. Aber ich gehe jetzt auch nicht mehr weg, weil ich hänge nur noch mit meinen alten meinen besten Freunden rum, die ich auch schon seit 17 Jahren kenne oder sowas. Das ist nicht die Lösung. Ja, ich gehe aber nicht mehr, also so, denn wenn man wen kennt, dann haben die echt Freunde, wo man dann sagt, so komm, das passt. Mhm. Und dann kommen die auch teilweise zu einem, okay, die haben Probleme und so, aber dann möchte ich nicht der sein, weil man dann auch die Freunde kennt. Mhm. Ja, ich hab dir deine Freundin aufgespannt, so. Also, weiß ich nicht. Dennoch, Chris, von nix kütt nix, sagen wir in Köln, also von nichts kommt nichts. Ja. Das heißt, du musst schon irgendwie initiativ sein. Du musst dir irgendwas ausdenken, entweder übers Netz oder dass du ein bisschen weiter wegfährst. Denn ja, das ist ja kein Dauerzustand. Aber ich habe mich auch mal jetzt mit meinen Freunden unterhalten. Auch ich hatte gestern, hattest du eine, das war deine zweite Anruferin, die hier Probleme hat mit Studium und sowas. Mhm. Gerade das mit diesem Alkohol, da habe ich mich auch extrem reingeflüchtet. Oh, okay, jetzt kommt aber noch ein neues Problem. Das heißt, du becherst ganz schön mal, wenn du zu Hause bist. Ja, oft. Also das ist halt. Da musst du natürlich die Notbremse ziehen. Das darf nicht passieren, dass das irgendwie zum Problem wird. Das mache ich auch schon ein paar Jahre. Also das ist schon. Bremst das aus. Das darf nicht passieren. Ja, das ist immer leichter gesagt als getan. So. Ich weiß, aber nur so kann man es in den Griff kriegen, indem man es immer wieder sagt und sich selbst vor allen Dingen auch sagt. Und du sollst ja nicht zum Alkoholiker werden. Du darfst ja nicht frustriert sein, Alkoholiker und ein toll aussehender Lokführer sein. Das passt ja alles nicht zusammen. Ja, man sieht immer bloß so die Schatten, das Glänzende. Ja, ja, ich verstehe. Ich kann dir nur so ganz einfach so grundsätzlich sage ich dir, du musst mehr aktiv sein. Du musst baggern. Du musst wirklich ran an den Speck. Und wenn du ab und zu einen auf die Nase kriegst, egal, versuch es. Mehr kann ich dir nicht sagen, Chris. Ich glaube, ich muss mal in den Harz fahren, um dich mal anzugucken, was du so für ein Typ bist. Ja, kannst du hier mal Urlaub machen. Das war bestimmt auch von mir oder sowas. Dann auch bestimmt so. Ja, ich bring meine 7 Kinder mit, die freuen sich dann. Du hast Kinder, ja? Nein, das war ein Scherz. Darf ich noch einen schönen Gruß aussprechen, weil das war auch hier Chris, an den Siegfried Norrer. Ich glaube, der sagt dir noch was. Nee. Der Siegfried Norrer, der hier gemeint hat, er ist Außerirdischer. Ah, ich weiß. Ja, mit dem habe ich Kontakt über Facebook aufgenommen. Und der Typ, alle denken, der ist ein Spinner. Okay, dann lass ein intelligenter Spinner sein, aber der ist wirklich ein alt Mensch. Da kannst du echt nicht weg. Okay. Aber ich wünsche dir trotzdem Kontakt zu Frauen und nicht zu Außerirdischen. Nee, ich meine was. Nee, das war schon das so, okay. Deine Sendung und so, mach das weiter, du hörst ja jetzt bald auf. Ja. Wie Stefan Graf, habe ich auch schon gehört da. Ja. Chris, jetzt alles verplaudern gut. Wir uns gerade. Achso, ja. Ich wünsche dir viel Glück und eine tolle Frau. Alles Gute. Danke dir. Tschüss, ciao. Tschüss. 1.40 Uhr haben wir, ihr Lieben. Jetzt möchte ich euch unser Thema morgen sagen. Unser Thema morgen heißt Neid. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die neidisch sind. Seid ihr auf irgendjemanden oder irgendetwas sehr neidisch? Man kann ja neidisch sein auf ein tolles Auto, auf tolles Aussehen, auf viel Kohle, auf Kinder vielleicht. Wenn eine Frau ein Kind haben will und kein Kind bekommt, kann sie neidisch sein, dass die Freundin Kinder hat. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die von anderen sehr beneidet werden. Also seid ihr vielleicht sehr reich, sehr schön oder was auch immer und bekommt das so mit, dass die anderen dass der Neid euch so entgegenschlägt. Wenn dem so ist und ihr wollt gerne drüber sprechen, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an oder gerne auch während der Sendung. Morgen heißt unser Thema Neid. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und hier ist Martin. Martin ist 34. Guten Morgen, Martin. Ja, hallo Domian. Hallo Martin. Bin ziemlich aufgeregt, aber versuchen wir es einfach mal. Wir versuchen es mal. Um was geht's denn? Ja, ich rufe an wegen einer guten Freundin, die unter einer sogenannten dissoziativen Identitätsstörung leidet, schon seit einigen Jahren, also seit 20 Jahren ungefähr. Oje, erklär mal genau, was das ist. Das bedeutet, dass sie immer mal wieder in eine andere Persönlichkeit umswitcht. Also es passiert nicht ständig, es gibt auch längere Phasen, wo das gar nicht passiert. Aber vor allem in stressigen Phasen oder einfach Phasen, wo es ihr nicht so gut geht, kommt das dann doch häufiger vor und sie kann das dann auch nicht kontrollieren. Wie beschreibt das mal? Wie sieht das aus, wenn sie in eine andere Persönlichkeit switcht? Also sie verliert dann für einen Moment das Bewusstsein und fängt dann an, auch aufgeregter zu atmen. Und das kann manchmal ein kurzer Moment sein, dann ist sie schon in der anderen Persönlichkeit. Also sie verliert zunächst das Bewusstsein und genau. Dann kommt das Bewusstsein wieder und sie ist dann eine andere Persönlichkeit. Genau, die Stimme verändert sich, der Habitus verändert sich und man merkt schon deutlich den Unterschied. Also die unterscheiden sich auch im Alter, die Persönlichkeiten. Ja, beschreib mal die Persönlichkeiten, die da auftauchen bei ihr. Ja, also neben der Hauptpersönlichkeit, nenne ich jetzt mal Janine, gibt es eben noch 5 andere, die mir bisher begegnet sind. Und das ist einmal eine, die auch so ungefähr in ihrem Alter ist, also Anfang 30. Die heißt Nina und die hat so eine Aufpasserrolle. Also die sorgt immer, dass alles in Ordnung ist. Und wenn jetzt irgendwelche Probleme auftauchen, dann kümmert sie sich darum und kümmert sich vor allem auch um die jüngeren Persönlichkeiten, die halt ziemlich ängstlich sind. Also dann gibt's noch, erzähl erstmal weiter. Okay, dann gibt es noch eine Persönlichkeit, die ist so Anfang 20, die heißt Lea und das ist so die etwas lebhaftere, durchgeknalltere, die eben auch ihre Sexualität freier ausleben möchte. Und dann gibt es noch eine Persönlichkeit, die ist so im Teenageralter, also 15 Jahre alt und die ist eher rebellisch und etwas starkköpfiger und hat eben auch starke destruktive Züge, also spielt oft mit den Gedanken, sich umzubringen, sich zu verletzen. Mhm. Und dann gibt es eben noch die zwei jüngeren Persönlichkeiten. Die eine ist 8 Jahre, die andere so 5-6 Jahre. Ach. Und die 8-Jährige, die ist eigentlich ziemlich redselig, wenn sie erstmal Vertrauen hat, möchte auch gerne, dass man ihr eine gute Nachtgeschichte vorliest oder so. Und die 5-6-Jährige, die ist eben sehr ängstlich, spricht eigentlich kaum, meistens nur ein Wort. Die sagt dann meistens weg und möchte dann eigentlich nur weg sein. Und das führt bei ihr eben dann auch dazu, dass sie zum Beispiel dann aus dem Fenster sich schmeißen möchte oder sowas. Mhm. Also sie hat eben auch wirklich so diese Tendenz, sich dann das Leben nehmen zu wollen. Wenn sie in diese Persönlichkeiten hineinschlüpft, du sagst gerade, verändert sich die Stimme. Mhm. Also wenn sie ein 8-jähriges Kind ist, wird die Stimme auch heller und höher. Genau. Sie spricht dann auch sehr kindlich. Verändert sich die Gesichtsmimik auch? Ja, genau. Also sie guckt da dann eben, hat dann so diesen etwas naiven, auch etwas verängstigten Kinderblick, ne? Also mhm. Die, größere Augen. Nennen wir deine Freundin Janine. Ja. Weiß Janine, wenn sie in ihrem Normalzustand ist, von diesen anderen Persönlichkeiten? Ja, das weiß sie. Sie kann die auch benennen und beschreiben. Die können wir auch untereinander kommunizieren. Wie ist es, wenn sie in einer anderen Persönlichkeit ist? Weiß diese andere Persönlichkeit auch, dass sie nur ein Teil, eine Teilpersönlichkeit ist und dass es da noch eine Hauptperson gibt? Ja, die wissen das, obwohl es da eben unterschiedliche Standpunkte gibt. Also die Lea zum Beispiel sieht sich schon sehr als eigenständige Persönlichkeit und möchte eben auch möglichst unabhängig sein. Mhm. Und die anderen akzeptieren das halt, dass sie eher so eine etwas untergeordnete Rolle spielen. Wie lange dauert das denn an, so ein, ich nenne es mal Anfall, dass sie in einer anderen Person auftritt? Ja, also sie nennt das dann immer Switch. Das kann ganz unterschiedlich sein. Ich habe es bis jetzt am längsten so über einen Zeitraum von 4-5 Stunden erlebt. Und aber es kann auch manchmal nur 10 Minuten sein. Ja, und wie endet das dann wieder? Das endet dann eigentlich so, wie es angefangen hat. Also sie wird wieder ohnmächtig? Genau. Ja. Und kann die Janine sich dann genau daran erinnern, was gerade vorgefallen war? Nein, das kann sie nicht. Also sie weiß dann auch nicht, was passiert ist während dieses Switches und sie weiß auch meistens nicht, was kurz vorher passiert ist. Mhm. Also sie kann sich dann auch an das nicht erinnern, was sie kurz vorher selber erlebt hat. Diese Frau, wir nennen sie noch immer Janine, ist eine gute Freundin von dir. Genau. Es ist nicht deine Freundin. Ist es nicht, genau. Ihr seid also kein Paar, ihr seid nicht zusammen. Mhm. Mir ist dieses Phänomen als psychische Erkrankung bekannt und du hast ja gerade auch den Namen gesagt. Ja. Ich stelle mir das sehr als Freund sehr, sehr anstrengend und schwierig vor, mit einer so erkrankten Person ein nahes Verhältnis zu pflegen. Also das geht mir eigentlich nicht so, weil sie war da auch von Anfang an sehr offen damit. Und obwohl es ja eigentlich schwerfällt, darüber zu reden und da Vertrauen zu fassen, weil sie sich dafür im Großen und Ganzen sehr schämt, aber bei mir hat sie da eben schnell Vertrauen geschöpft und wir haben da viel drüber geredet. Sie hat mich da gut drauf vorbereitet, was da passieren kann. Aber du musst ja immer adäquat auf die einzelnen Persönlichkeiten dann zugehen und dich entsprechend verhalten. Also am schwierigsten ist es eben in dem Moment, wo dann wirklich so diese destruktive Seite durchkommt, wo dann wirklich so die Selbstmord Seite dann auch durchkommt und es dann eben zu solchen Situationen kommt, wie dass sie sich dann zum Beispiel aus dem Fenster schmeißen oder Tabletten nehmen will oder sich schneiden will mit einer Rasierklinge. Was passiert denn, wenn nun zufälligerweise du als bester Freund nicht dabei bist und sie alleine ist? Wer hält sie dann davon ab, dass sie aus dem Fenster springt? Ja, also das ist auch so ein Gedanke, den ich mir halt mache, wer hält sie dann davon ab? Also es kam auch schon mal zu einem akuten Selbstmordversuch, da hat sie eben eine ganze Menge Tabletten genommen und wurde dann gerade noch so gerettet. Also sie hatte sich auch schon so schwer verletzt mit Rasierklingen, dass sie eben ins Krankenhaus musste und genäht werden musste, ihre Arme und Beine sind. Also Janine hat ja nicht die Tabletten genommen, sondern eine von diesen anderen Persönlichkeiten? Sie hat zuletzt endlich auch selbst mit entschieden, aber der Impuls ging eben wohl auch von den anderen aus. Mhm. Also sie haben das zusammen dann so vereinbart und sie hat dann den letzten Schritt gemacht, so hat sie mir das erklärt. Aber ich gehe mir davon aus, dass ihr nicht zusammen wohnt. Nee. So, dann kann das doch ständig passieren, wenn du nicht da bist. Das sehen wir im Moment auch das Problem. Also es gab, wie gesagt, Phasen, in denen es ihr besser ging, wo diese Switches nicht so oft stattfanden und im Moment ist es eben sehr akut. Und es ist eigentlich jeder Tag so ein Überlebenskampf und sie kommt eben im Moment damit klar, indem sie halt Tabletten nimmt, also auch zum Beispiel dieses Tabor, was der Anrufer vorher auch schon mal angesprochen hat, aber das ist natürlich keine Dauerlösung. Nein, das ist keine Dauerlösung. Ist sie denn in psychiatrischer Behandlung? Im Moment nicht, also sie hat auch schon schlechte Erfahrungen gemacht und ist deswegen halt irgendwie ziemlich zurückhaltend, was das angeht. Sie will jetzt aber schon wieder was machen, nur würde sie eben auch nur zu einer Anlaufstelle gehen, die sich schon wirklich gut mit dem Thema auskennt und wo es eben Erfahrungen bereitet. Nun ist das ja eine sehr drastische Form einer seelischen Irritation, sage ich mal. Ja. Oder Erkrankung, wie immer man das nennen mag. Die natürlich, diese Irritation oder Erkrankung hat eine tiefe Ursache. Weißt du, woher das, warum das ist bei deiner Freundin? Ja, sie hat schon, also im Alter von 12 Jahren ungefähr, sehr schwere sexuelle Missbrauchserfahrungen gemacht und die sich halt auch wiederholt haben. Also es ging über einen längeren Zeitraum. Mhm. Und ja, das wurde eben damals von ihrer Familie auch nicht besonders gut aufgenommen. Also sie hat da wenig Unterstützung bekommen, war mit dem Thema ziemlich alleine und hat auch keine wirklich gute therapeutische Unterstützung bekommen. Und da fingen dann eben irgendwann diese Abspaltungsprozesse an. Ja. Und das hat sie eben seitdem immer begleitet. Sie hatte das dann irgendwann ganz gut im Griff. Und letztes Jahr kam es eben dazu, dass sie nochmal vergewaltigt wurde. Und da ist das alles wieder hochgekommen und ist richtig wieder aus ihr rausgebrochen. Mhm. Und sie hat eben seitdem auch keine wirklich gute therapeutische Hilfe gehabt. Sie hatte da Schwierigkeiten, einen Therapieplatz zu finden. Mhm. Und nun rufst du mich an, um mir das einfach mal so zu erzählen, dass du eine Freundin hast, die unter so etwas leidet? Oder gab es noch einen anderen Impuls? Ja, also einerseits wollte ich das mal so erzählen. Sie selbst traut sich, wie gesagt, nicht. Diese 15-jährige Persönlichkeit von ihr hatte mich eben drum gebeten, da anzurufen. Mhm. Und da habe ich das dann eben gemacht. Und der Wunsch ist eben auch damit verbunden, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die da auch davon betroffen sind. Mhm. In der Tat, die positive Therapieerfahrung schon gemacht haben. Ja, das finde ich völlig nachvollziehbar. In der Tat hatte ich auch schon einige Male im Laufe der Jahre Menschen, die selbst von einem solchen Phänomen von sich erzählt haben. Ja. Also das kann ich natürlich sehr gerne anbieten, dass wer sich da jetzt angesprochen fühlt, möge uns bitte mailen und wir stellen den Kontakt dann über Martin sehr gerne mit Janine oder wie immer deine Freundin heißt auch dann her. Das wäre super. Das machen wir sehr gerne. Du kannst auch gleich gerne nochmal mit meiner Psychologin sprechen, vielleicht hat die auch noch ein paar Tipps. Ja. Aber noch eine Frage zu dir. Bist du in einer Beziehung im Moment? Ich bin im Moment in keiner Beziehung, nein. Ginge das, dass du eine enge Freundschaft mit Janine hättest und in einer Beziehung wärst? Ich denke schon, ja. Also ich fühle mich zu ihr auch hingezogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist im Moment nicht möglich, weil sie auch selber in einer Beziehung ist. Ach so, sie ist in einer Beziehung. Genau. Ja. Und das ist allerdings auch so ein Thema, also sie geht damit eben überall sehr versteckt um. Ne? Sie muss das ständig unterdrücken, auch in ihrer Beziehung kann sie das nicht so wirklich zeigen mit ihren unterschiedlichen Persönlichkeiten. Ihr Freund weiß das nicht mal? Er weiß das schon, aber er scheint es nicht so richtig akzeptieren zu können und ja, sie versteckt das deswegen meistens von ihm, weil sie wohl das Gefühl hat, er ist davon überfordert oder kann damit nicht so richtig umgehen. Kann man ja auch verstehen, dass das den einen oder anderen etwas verschreckt, wenn man das so hört, da muss man sich auch ein bisschen reindenken. Und das stimmt und also eine Frage, die sie jetzt auch noch hatte, war eben, wie jetzt deine Meinung dazu wäre, wie offen sollte sie damit umgehen? Also sie versteckt das, wie gesagt, sehr viel. Ich finde, dass sie bei den Leuten, zu denen sie großes Vertrauen hat, sollte sie auch offen damit umgehen. Ja. Das heißt, wenn sie einen Mann hat, den sie liebt, finde ich, sollte sie ihn schon vorsichtig daran führen und ihm das sagen. Man muss da nicht mit Venenfahnen durch die Straßen laufen und sagen, ich habe hier sowas. Aber so in dem ganz engen Kreis, ich glaube, das würde deiner Freundin auch gut tun, wenn sie das dann nicht verstecken muss noch. Das ist ja schon schwer genug für sie, das alles zu handeln. Ja, das denke ich auch. So, lieber Martin, das Angebot steht. Wenn sich Leute bei uns melden, wir reichen es gerne weiter. Und jetzt ruft dich die Sabine gleich nochmal an. Ja, also wie gesagt, vielen Dank und super Sendung. War Dankeschön. Und schöne Grüße an Janine. Alles klar, mache ich. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 und herzlich willkommen, sage ich, zu Conny. Und die Conny ist 52. Guten Morgen, Conny. Hallihallo. Hallihallo. So, liebe Conny. Jetzt, ja, grüß dich auch, Domian. Jetzt reden wir beide. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Um was geht's denn? Es geht darum, dass ich vor geraumer Zeit Swingerclub für mich entdeckt habe. Und das finde ich total klasse. Was heißt denn vor geraumer Zeit? Geraumer Zeit heißt vor, circa einem Jahr. Ah ja, okay, verstehe. Und gehst du alleine dahin? Ich gehe allein dahin, ja. Das heißt, du bist in keiner Beziehung? Ich bin in keiner Beziehung und ich fühle mich da total wohl. Wie lange bist du denn schon so? Wenn ich da irgendwie einfach aufschlagen kann und sagen kann, okay, ich gehe da jetzt hin und hab meinen Spaß und ja, und keiner weiß im Grunde genommen, was ich mache, so in meiner Freizeit. Nochmal die Frage, die war gerade ein bisschen untergegangen. Wie lange bist du denn schon solo? Ich bin schon ganz ewig solo. Und da ist auch sexmäßig nicht viel passiert in den letzten Jahren. Sexmäßig, also ich kann mich schon, also ich kann schon machen, was ich will. Und ich bin auch jetzt noch so aktiv, wie ich das auch haben will. Nee, ich meinte vor dem Swingerclub, hattest du ab und zu schon Affären? Affären, meinst du jetzt? Sex, hattest du Sex, bevor du in den Swingerclub gegangen bist? In den Jahren davor? Okay. Ja, klar. Ja. Ja, klar. Aber warum dann Swingerclub? Weil ich das einfach total interessant fand. Also ich fand dieses Thema total interessant und einfach mal dahin zu gehen und zu sehen, was ist da los und da ist jede Menge los und das macht wirklich einen riesen Spaß. Ne? Also was? Wenn man muss natürlich offen sein dafür. Man, ja. du kannst nicht hingehen und sagen, okay, ich bin total verklemmt und dann bist du da fehl am Platz. Du musst da schon so ein bisschen offen sein für alles, ne? So, jetzt mal ein bisschen Butter bei die Fische hier, Conny. Ja. Was machst du alles im Singerclub? Ich mache alles, was mir Spaß macht. Was macht dir denn Spaß? Ich mache alles, also was mir keinen Spaß macht, lasse ich aus. Ich also ich gehe zum es gibt ja verschiedene Bereiche da, ne? Mhm. Also du kannst dann irgendwo runtergehen und Sex haben. Mhm. Du kannst quatschen, du kannst alles Mögliche machen, alles was du willst, also jedenfalls da, wo ich hingehe. Ja. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Okay, dass du da Sex machst, dass man da Sex machen kann, ist mir schon klar. Was für einen Sex hast du da im Swingerclub? Ich habe ganz normalen Safer-Sex. Safer-Sex ist auch sehr gut. Hast du SM-Sex? Hast du Gruppensex? Hast du lesbischen Sex? Nein. Lesbischen Sex schon mal, ja, mitunter. Aber im Grunde genommen eigentlich nur so diesen Standard, ne? Also dieses Mit dem Typ, ganz normales Männern. Typ. Ja. Bist du da mit einem Typ alleine oder mit in einer Gruppe? Hast du Gruppensex? Nein, ich bin dann lieber alleine. Ah ja, also der Klassiker. Der Klassiker, ja. Wie ist denn das? Kann man sich da, ich war noch nie in so einem Ding, kann man sich da dann in einen Raum zurückziehen, wenn man jemanden gefunden hat? Kann man. Man kann alles haben. Man kann alles haben da. Man kann also wirklich also Gruppensex haben, man kann also wirklich auch einzelnen Sex haben, man kann, du kannst alles haben, wenn du willst. Mhm. Dieser Gruppensex ist für mich ein bisschen, da bin ich, glaube ich, auch ein bisschen zu alt schon für, das möchte ich jetzt auch nicht mehr so haben. Wie oft gehst du dahin? Sporadisch. Nee, also ich kann nicht sagen, also ich gehe jetzt grundsätzlich da und dahin an bestimmten Daten oder so. Naja, so einmal im Monat oder einmal die Woche? Ungefähr. Einmal im Monat, und was zahlst du da an Eintritt? Gar nichts. Oh. Nee, weil das ist ja auch schicki, ne? Da gehst du wirklich hin und du hast als Frau also wirklich Freifahrt. Ne? Also die Männer müssen zahlen. Wir müssen zahlen. Nur die Männer müssen zahlen. Damit ihr dann umsonst rein könnt. Na super. Wir sind die Doofen. Wir sind die Doofen. Das ist ja tolle Emanzipation. Ja, das ist leider so. Ja, was aber, willst du machen? Aber du musst die Getränke oder so, die musst du ja wahrscheinlich... Nee, auch nicht. Auch nicht? Nee, gar nichts. Also da, wo ich hingehe, bezahlst du als Frau gar nichts. Und gibt's auch lecker was zu essen? Da gibt's immer auch ein Buffet und alles und Mögliche. Da kannst du dir auch den Bauch vollhauen und kostet auch nichts. Kostet nichts. Das ist ja super. Ich komme auch mal mit ins, aber ich bin der Mann, das geht dann nicht. Ja gut, ich meine, dann musst du dich als Frau verkleiden. Ja, das geht auch. Das habe ich auch schon gehabt, dass da wirklich ganz nette Männer als Frauen verkleidet waren. Ganz irre, ne? Aber also, irgendwann fällt es. Das macht halt Spaß, das ist ein Spaßfaktor. Ja. Also, das geht, ich glaube, das geht eigentlich auch gar nicht nur über den Sex, sondern... Conny, eine Frage noch zum Schluss, gleich ist die Sendung vorbei. Erzählst du das in deinem Freundes- und Verwandtenkreis? Ja. Da bist du ganz offen. Ja. Finde ich sehr gut. Ich freue mich, dass du da so ein schönes Betätigungsfeld gefunden hast. Wir müssen jetzt Schluss machen. Ich wünsche dir wirklich viele gute Stunden da noch und entspannte, gute Sexstunden. Danke dir, Domian. Alles Liebe und alles Gute, Conny. Dir auch. Danke, tschüss. Bis dann, tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht, Dennis Eickmeier. Morgen sind wir auch wieder da. Und ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss.